Bubble. I'm still here. Oh, Macht der Elektrik. Yeah, this is Martin on the drums and on whatever. This is a lead instrument from Martin. Jo, wie Zeit das Weihnachten wird, ey. 16 Tage frei am Stück. Aber noch 2 Wochen. Ah jo, musst du dich warm anziehen. Ich muss nicht draußen arbeiten, insofern. Wenn du draußen bist, dann hast du mein Mitleid. Du hast viel frei. Ja, das hätte ich auch gerne. Nee, ich habe mir eine SSD gekauft. Die will ich Weihnachten rum, will ich mein System neu aufsetzen und dann kaufe ich mir eventuell Battlefield 4. Oh, ja, verdient zu viel Geld. Musst du positiv sehen. Jo. Ich wollte mal ein bisschen Pep in mein System bringen. Ja, Battlefield 4 muss ich gucken. Also erstmal Neuinstallationen und dann hier die ganzen Musiksachen installieren und wenn dann noch alles läuft, dann. Ja, super reich, super. Dann kannst du dir nachher ein RAID-SSD-System aufbauen mit 4 SSDs. An SATA 3 hängst du das dran und dann pumpst du mal richtig da durch. Nee, ich habe nur eine 120 GB SSD gekauft. Bin leider ein bisschen geizig. Alle wichtigen Programme auf C so. Und dann mal gucken. Ich habe sowieso, shame on me, ich habe zurzeit 32-Bit installiert. Ich hatte da mal irgendwann einen Fehler gemacht. Ich habe aber noch SATA 2 leider nur. Trotzdem wird es wohl Fortschritt bringen. Leider kein SATA 3. Du? Hast du volle Power an deiner SSD? Eine Kingston habe ich mir gekauft. Ja, habe ich auch gelesen. Dadurch, dass keine Zugriffszeiten da sind, fliegt das alles hintereinander weg. Jo, wurde mal Zeit. Wurden ja immer billiger und irgendwann. Ja, immerhin, ne? 300 Megabyte, besser wie nix. Was macht deine normale Festplatte? Ja, liest man ja überall, dass die SSD den Computer merklich beschleunigt. Was hast du da für eine Grafikkarte drin, dass du hier Battlefield 4 zocken willst? Oh, ja, ich habe noch ungefähr 7, 8 Terabyte an mobilen und internen Festplatten hier rumfliegen. 2 Terabyte habe ich eingebaut. 2 im RAID 0, oh, ist das? 4 Jahre schon, sehr moderner Mensch. Ja, dann wird die aber schon krächzen bei Battlefield, wa? Zeit vergeht ja wie im Fluge. Jo, man muss ja auch nicht alle Blendungsoptionen und Licht und Schatten alles da. Ich kann auch mit wenig leben. Im Multiplayer sowieso. Runterstellen, Spielbarkeit geht vor. Bisschen gut aussehen tut es ja sowieso. Hast du schon Battlefield 4? Hat ja bei Amazon nicht gut abgeschnitten. Sehr viele Serverprobleme und so am Anfang. Und da war klar, das muss ich haben. Ja, okay, Battlefield 2 würde ich damit auch ablösen. Battlefield 2 habe ich jetzt mal gespielt, da kam es mir vor, als wenn ich mich überhaupt nicht bewegen würde. Da war überhaupt kein Feeling mehr drin. Battlefield 3 ging besser. Ja, über Weihnachten werde ich mich da vielleicht eventuell mal mit beschäftigen. Was kostet Battlefield denn? Das Vierer. Das Dreier habe ich auch elendig lange gezockt. Mit allen Leveln oder dass man dann die nächsten Level nicht kaufen muss? Da kommt so viel DLC-Kram immer bei. Also ich spiele ja zurzeit auf Steam Tactical Intervention. Das hat zwar nur 47 Punkte im Metascore, aber ich fahre voll drauf ab. Oh, Premium, ey. Ich hasse Premium für 50 Tacken. Jo, schauen wir mal. Erstmal Battlefield 3 wieder runterladen. Das dauert ja schon 2 Tage. Taktikspiel. Nö, ich stehe schon. Ja, also es ist ein Nachfolger von Counter-Strike. Und man kann da taktisch vorgehen. Counter-Strike-Einheiten gegen Terroristen. Du kannst dich abseilen und ich spiele allerdings meistens Team Deathmatch. Aber es ist sehr taktisch, das Spiel. Du kannst Leute beschützen im Auto. Dann kann einer fahren und der andere und du beschützt und kannst aus dem Fenster schießen und musst dann einen Koffer wegbringen und so. Also ich fahre da voll drauf ab. Ist, kannst du so Waffen kaufen für ein paar Cent oder du kannst dir die auch ganz gut erarbeiten. Ego-Shooterei, genau. Taktik in der Ego-Shooterei ist das. Hast du auch Steam installiert? Da waren ja tolle Herbstangebote jetzt. Du glaubst deine Grafikkarte oder was? Ja, Steam. Steam ist gut. Also das Tactical Intervention läuft über Steam. Hey. Ich mache jetzt hier erstmal einen fetten Beat an den Start. Ja, das glaube ich auch. Aber wie gesagt, erstmal Neuinstallation machen und das wird mir auf jeden Fall gefallen. Keine Frage. Aber ich bin immer ein bisschen geizig, so 50 Euro, ey. Pff. Ja, wie gesagt, gucken wir mal. Erstmal noch 2 Wochen arbeiten und so. Und dann erstmal SSD einbauen und dann zahle ich das auf SSD. Boah, der ist aber zu fett. Ja, dann können wir mal, wenn ich es hab, zocken wir mal. We'll be right back. Weißt du was, Martin? Ich muss mal eben fett einen durchziehen, ey. Und dann noch eine halbe Stunde und dann bin ich auch fertig, glaube ich. Ich bin in ein paar Sekunden wieder da, wa? Ich höre dich jetzt gerade nicht. Wenn du noch da bist, gut. Wenn nicht, die Welt geht weiter. Aber erstmal müssen wir ein bisschen chillen.